Ja, also ich versuche mich jetzt hier nochmal an einem neuen Blog beziehungsweise Podcast. Ich werde mir noch bei Amazon dieses Flip Ultra HD kaufen, diese kleine Handykamera. Und dann werde ich auch ein paar Videoclips mit einbauen und werde dann versuchen, relativ regelmäßig einfach irgendwas zu posten, entweder Fotos oder Videos oder Podcast, also Audio-Podcast. Und das war's.